Und dann? Und dann werde ich aus dem Auto aussteigen und werde Ihnen gewaltig mit meinem Fuß in den Arsch treten, wenn Sie noch einmal und dann sagen!